Abschnitt 46 aus Gedichte von Oskar Wiener. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Versacrum. Hoch stand sie da, gelehnt auf ihren Speer. Um ihre Lenden hingen Tigerfelle, und aufgepeitscht vom Sturme hin und her flog ihres Haares losgelöste Wille. Ein schlanker Bursche kam des Wegs daher, nackt wie ein Gott, geschmückt mit Silberspangen. Er hob die Wimper, die von Tränen schwer, da ist die Sonne blendend aufgegangen. Er sah das Weib, und seine Augen nannten ihr alle Himmel, die im Herzen leben. Er sah sie an, und seine Augen brannten, da mußte sie in Demut sich ergeben. Ende von Versacrum.